amerikanische Betätigung. Der Unterausschuss tagt im Zimmer 429 des Cannon House Office Building, Washington. Uhr. Der Abgeordnete William Tuck als Vorsitzender eröffnet die Sitzung. Dieses Verhör ist aktenkundig. Es wird hier auf dieser Schallplatte nach den vorhandenen Akten nachgestellt. Das heißt, verschiedene Schauspieler spielen die Rollen von zum Beispiel dem Vorsitzenden William Tuck, dem Vorsitzenden Willis und dem Vorsitzenden John Culver aus Iowa. Meine Herren, es steht Folgendes zur Diskussion. Die Erfahrungen des Pfarrers Wurmbrand in der Zeit seiner Gefangenschaft in Rumänien. Können wir den Zeugen aufrufen? Jawohl, Herr Vorsitzender. Bitte stehen Sie auf und erheben Sie Ihre rechte Hand. Pfarrer Wurmbrand, können Sie schwören, dass die Aussagen, die Sie vor diesem Komitee machen werden, die Wahrheit sind? Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? So helfe Ihnen Gott. Ich schwöre. Wollen Sie bitte dem Komitee Ihren vollen Namen nennen? Mein Name ist Richard Wurmbrand. Wo und wann sind Sie geboren? Ich bin am 24. März 1909 in Bukarest, Rumänien, geboren. Haben Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft? Nein, ich bin ein rumänischer Staatsbürger. Als was sind Sie hier registriert? Als Ausländer. Wann kamen Sie in die Vereinigten Staaten und aus welchem Land? Das erste Mal kam ich im April 1966 von Rumänien über Norwegen in die Vereinigten Staaten. Wie kam es, dass Sie hierher kamen? Man hat mich von Rumänien losgekauft. Durch kirchliche Organisationen wurde ich für ein Lösegeld von der rumänischen Regierung freigekauft. Ich kam nach Norwegen. Dort wurde ich eingeladen, in der amerikanisch-lutherischen Kirche vor NATO-Personal zu predigen. Ich predigte. Ich predigte mir alles vom Herzen, was ich in den Verliesen, in den Katorgas, in der Verbannung von jedem Menschlichen mir eingelernt hatte. Simple, primitive Kinderverse hatte ich mir gebaut, um es in meinem kranken, gefolterten Gehirn behalten zu können. Die Botschaft Christi, das Evangelium Christi. Jesus selbst hat sich erniedrigt bis zu Ende, zwischen Schächern zu sterben und noch am Kreuz verspottet und dass man ihm Essig gab, als er Wasser verlangte. Er ist durch das Tal des Schatten des Todes gegangen. Er wusste im Tal, dort werden die reißenden großen Ströme formiert. Und am dritten Tag nach seinem Tod hat man gesehen, dass er recht gehabt hat. Er ist auferstanden, er ist jetzt im Himmel, er ist König. Pfarrer gab es in Rumänien, die keine Pfarrer waren. Spitzel waren es, eingeschleust vom sogenannten Sicherheitsdienst. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt, weil diese Eltern den Kindern von Jesus Christus erzählt hatten. Diese armen Kinder, ohne Eltern, ohne Liebe, ohne elterliche Liebe. Es mag vielen Kindern Spaß machen, in ein Lager zu kommen. Das ist so ähnlich wie Wild West, ein herrlicher Spaß. Und dann fehlen irgendwann die Eltern. Der Vater fehlt und die Mutter fehlt. Was man hier erziehen wollte, war klar. Gut funktionierende Automaten, die immer zum richtigen Zeitpunkt, zum gegebenen Zeitpunkt, Hosianna einerseits und kreuziget ihn andererseits schreien. Wie war das? Hosianna, kreuziget ihn? Entschuldigen Sie, also heil oder tötet. Das klingt schon besser. Jedenfalls klingt es nach, also nach dem System. Hatten die rumänischen Behörden keine Angst, sie aus dem Land herauszulassen? Eine sehr interessante Frage. Die rumänischen Behörden haben sehr viele Inhaftierte aus Rumänien herausgelassen. Sie fragen sich, wir fragen uns nach dem Grund. Wissen Sie, die kommunistischen Stellen verlassen sich sehr auf die Gehirnwäsche. Ich will hier keine Namen nennen, aber es gibt in Amerika einige rumänische Geistliche, die mit mir zusammen im Gefängnis gewesen sind. Sie sind genauso wie ich gefoltert worden. Unter dem nachhaltigen Einfluss der Gehirnwäsche loben einige von Ihnen hier immer noch den Kommunismus. Ein Beispiel. Als man in Rumänien einen katholischen Priester den Reisepass aushändigte, endlich, fragte er die Geheimpolizei, haben Sie denn keine Angst, dass Sie mich ausreisen lassen? 7 Jahre habe ich in Ihren Gefängnissen gesessen. Und Sie wissen, was man in Ihren Gefängnissen, na, sagen wir, erlebt. Im Westen werde ich diese Dinge erzählen. Erzählen Sie ruhig. Schwätzen Sie doch. Erzählen Sie alles, je schlimmer, desto besser. Keine Sau wird Ihnen glauben, lieber Herr Genosse. Erzählen Sie ruhig, je mehr Sie erzählen, desto unglaubwürdiger werden Sie, Sie Genosse, Sie. Ich frage mich manchmal in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, ob das alles nicht ein Albtraum gewesen ist. Die kommunistischen Grausamkeiten, Sie hier im Westen in einem freien Land zu erzählen, Sie vor einem Untersuchungsausschuss vorzulegen, auszubreiten. In der Sowjetunion sind heute ungefähr 1 Million Christen für ihren Glauben im Gefängnis. Ungefähr 1 Million. Kein. Wo ist dein Bruder Abel? Evangelist, wo ist dein Bruder Abel? Bischof der evangelischen Kirche, wo ist dein Bruder Abel? Leiter von freien Gemeinden, wo ist dein Bruder Abel? Wo sind sie alle? Wer denkt an diese Brüder? Von Bruder Horeb haben wir Nachricht. Der ist seit 20 Jahren für den Glauben im Gefängnis. Sie kennen ja wahrscheinlich alle den Namen. Machen wir doch sofort eine Statistik. Bitte erhebe die Hände diejenigen, die bisher den Namen Horeb gehört haben. Fast niemand. Dann würde ich Ihnen raten, von hier aus fahret nicht nach Hause. Fahret direkt zu eurem Pfarrer. Fahret direkt zu eurem Prediger oder zu eurem katholischen Priester oder wer immer er auch ist. Und fraget ihn, Herr Pfarrer, wie kommt es, dass mein Bruder Horeb seit 20 Jahren in kommunistischen Gefängnissen schmachtet? Und warum habe ich in meiner Kirche und in meiner Gemeinde niemals ein Gebet für ihn gehört? Fahret nicht nach Hause. Fahret zu eurem Pfarrer. Das muss heute erledigt werden. Und wenn der Pfarrer es nicht gewusst hat, heute Nacht zum Bischof fahren und ihn fragen, ja, warum hast du es nicht gesagt? Zum Papst fahren. Warum hast du es nicht gesagt? Und wenn der Papst es nicht weiß, dann soll man zu HMK kommen, zur Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wir kennen die Namen der Märtyrer. Sie wurden an Kreuze gehängt und mit glühenden Eisenstangen gebrannt oder mit Steinen beworfen. Solche Sachen kommen vor. Im rumänischen Gefängnis Pitești wurden Christen 4 Tage lang an Kreuzen gehalten, gebunden an Kreuzen. Das Kreuz wurde jeden Abend auf den Fußboden gelegt und andere Christen wurden geschlagen und foltert, um ihre menschlichen Bedürfnisse auf die Gesichter und auf die Leiber der gekreuzigten Christen zu verrichten. Und dann wurden die Kreuze wieder aufgestellt und die Kommunisten standen herum und sagten, wie schön, wie herrlich, bete doch diesen Jesus an, was für einen Wohlgeruch des Himmels er verbreitet. Im Gefängnis knurrte uns der Magen fürchterlich vor Hunger und wir dankten Gott, dass der Magen noch knurrt. So viele waren bereits an Hunger gestorben. Solange der Magen noch knurrt, gibt es eine Hoffnung, dass man einmal auch gut essen wird. Im Gefängnis zitterten wir vor Kälte und wir dankten Gott, dass wir zittern. Das war der beste Beweis, dass wir noch leben. Die Toten zitterten nicht mehr. Das Gefängnisleben war sehr schwer, aber wir dankten Gott für jeden Tag, an dem wir nur gefangen waren, aber nicht auch geschlagen. Während das Verhör seinen Fortgang nimmt, sinniert die westliche Welt. Ach du liebe Zeit, die westliche Welt, die hat doch bei Gott... Bei Gott. Die hat doch bei Gott andere Sorgen. Verträge und deren Ratifizierungen, Aussöhnungen. China ist die große Mode. Mao steht für Christus. Christus nahm das Brot, dankte und brach es. Und Genosse Mao tat das Gleiche. Also warum sollen wir nicht um Gottes Willen mit China? Um Gottes Willen. Das sage ich ja. Ich kann Herrn Wurmbrand als einen Mann edelsten Charakters beschreiben. Er hat mich tief beeindruckt. Ich kann ihn als einen der redlichsten, treuesten Nachfolger Jesu Christi empfehlen. Soweit alles schön und gut. Jetzt weiß man es in der bequemen, gleichgültigen westlichen Welt. Pfarrer Wurmbrand, gewiss. Gut.